kiffte und mit weit aufgerissenen Augen hinunterstarrte. Pepin kannte diesen markerschütternden Schrei, den er eben gehört hatte. Es war derselbe, den er vor langer Zeit schon einmal im Bruch des Auenlandes gehört hatte. Nun aber stärker und hasserfüllter durchbohrte er das Herz mit dem Giftpfeil der Verzweiflung. Endlich brachte Beregond mühsam wieder Worte hervor. »Sie sind da«, sagte er. »Nimm deinen Mut zusammen und schau! Diese grauenhaften Unwesen dort unten!« Widerstrebend stieg Pippin auf die Bank und schaute über die Brüstung. Trüb lag der Pelennor unter ihm. Bis zu der kaum mehr sichtbaren Linie des großen Stroms hin verschwimmend. Doch nun sah er in halber Höhe unterhalb seines Standorts fünf schattenhafte Vogelgestalten rasch übers Land dahinstreifen, wie Ausgeburten einer verfrühten Nacht, widerwärtig wie Aasvögel, doch größer als Adler, grässlich wie der Tod. Bald kreisten sie nah heran, wagten sich fast bis in Bogenschussweite zu den Mauern, bald entfernten sie sich wieder. »Schwarze Reiter«, murmelte Pippin, »schwarze Reiter der Luft.« »Aber sie, Beregond«, rief er, »sie suchen irgendwas, oder? Sieh, wie sie immer über der Stelle dort drüben kreisen und hinabstoßen. Und siehst du, wie sich da am Boden etwas bewegt? Kleine dunkle Punkte. Ja, Menschen auf Pferden, vier oder fünf. Ach, ich kann's nicht mit ansehen. Gandalf! Gandalf, rette uns doch!« Wieder stieg ein schriller Schrei auf und verhallte langsam, und er sprang zurück von der Mauer, warf sich zu Boden, keuchend wie ein gehetztes Tier. Schwach und anscheinend von fern, fast übertönt von dem grässlichen Schrei, wand sich der Schall einer Trompete herauf, endend auf einen langen, hohen Ton. »Faramir«, rief Beregond, »der Herr Faramir, das ist sein Zeichen! Die tapfere Seele! Aber wie soll er bis zum Tor kommen, wenn diese verfluchten Höllenhabichte außer dem Schrecken noch andere Waffen haben? Aber sieh da, sie halten durch! Sie werden's schaffen bis zum Tor! Nein, die Pferde gehen durch, sieh, die Männer sind abgeworfen! Zu Fuß, sie rennen! Nein, einer sitzt noch im Sattel, aber er reitet zurück zu den anderen. Das muss der Hauptmann sein. Er bemeistert Mensch und Tier. Ach, da stößt so ein Biest auf ihn nieder! Hilfe! Hilfe! Will denn keiner zu ihm hinaus? Faramir!« Beschämt von der eigenen kopflosen Angst, während Beregond zuallererst an den Hauptmann, den er verehrte, gedacht hatte, stand Pippin auf und spähte hinaus. Sogleich sah er einen weiß und silbern blitzenden Punkt wie einen kleinen Stern von Norden über die dunklen Felder kommen. Schnell wie ein Pfeil näherte er sich und wurde größer, und bald musste seine Bahn den Fluchtweg der vier Männer kreuzen, die zum Tor rannten. Pippin schien es, dass ein blasser Lichtschimmer ihn umgab und das Dunkel ringsum verdrängte. Und als er näher kam, glaubte der Hobbit eine laute Stimme rufen zu hören, wie ein Echo von den Mauern. »Gandalf«, schrie Pippin, »Gandalf, immer taucht er auf, wenn die Not am größten ist. Vorwärts, vorwärts, weißer Reiter«, brüllte er wie ein Zuschauer beim Pferderennen, der einen Reiter anfeuert, ohne sich drum zu kümmern, ob der ihn hören kann. Doch nun hatten auch die geflügelten Schatten die neu hinzukommenden bemerkt, und einer flatterte ihm entgegen. Doch Pippin glaubte zu sehen, wie der Weiße die Hand hob und wie ein weißer Lichtstrahl davon aufwärts zuckte. Der Nazgul stieß einen langgedehnten, klagenden Schrei aus und drehte ab. Und das schien auch den vier anderen nicht zu gefallen, denn sie schraubten sich in engen Spiralen in die Höhe und verschwanden nach Osten in der tiefhängenden Wolkendecke. Und unten auf dem Pelennor schien es für eine Weile etwas weniger dunkel zu sein. Pippin schaute weiter zu. Der angegriffene Reiter und der Weiße trafen zusammen, hielten an und warteten auf die Männer, die zu Fuß waren. Aus der Stadt eilten ihnen nun manche entgegen, und bald waren sie alle unter den Außenmauern, wo er sie nicht sehen konnte, aber er wusste, dass sie nun durchs Tor kamen. Er dachte sich, dass sie sogleich zum Turm und zum Statthalter hinaufsteigen würden, und eilte zum Eingang der Zitadelle. Dort traf er viele andere, die ebenfalls das Wettrennen und die Rettung von den Mauern herab beobachtet hatten. Nicht lange, und aus den Straßen, die von den unteren Stadtkreisen heraufführten, war lautes Jubelgeschrei zu hören, und immer wieder wurden die Namen Faramir und Mithrandir gerufen. Gleich darauf sah Pippin Fackeln, und gefolgt von einer Menschenmenge kamen zwei Reiter in langsamem Schritt, der eine in weiß, aber nun nicht mehr leuchtend, sondern bleich im Dämmerlicht, als ob sein Feuer nun verglüht oder verhüllt wäre, der andere dunkel und mit gesenktem Kopf. Sie saßen ab, und als die Stallburschen Schattenfell und das andere Pferd wegführten, traten sie zu dem Wachtposten am Tor. Gandalf mit festem Schritt, den grauen Mantel zurückgeworfen und immer noch eine schwelende Glut in den Augen. Der andere, der ganz in Grün gekleidet war, langsam und ein wenig taumelnd, wie einer, der erschöpft oder verwundet ist. Pippin drängte sich nach vorn, als sie unter der Lampe am Torbogen hindurchgingen, und beim Anblick von Faramirs bleichem Gesicht hielt er den Atem an. Es war das Gesicht eines Menschen, der von einer heftigen Furcht gequält ihr Stand gehalten hat und nun ganz ruhig ist. Stolz und ernst sah er aus, als er einen Moment stehen blieb und mit dem Wachtposten sprach, und Pippin bemerkte nun, wie ähnlich er seinem Bruder Boromir war, den Pippin von Anfang an gemocht und wegen seines etwas großspurigen, aber freundlichen Wesens bewundert hatte. Faramir aber schloss er sogleich mit einem Gefühl ins Herz, das er bisher nicht gekannt hatte. Hier war einer von edlem Gebaren, wie es Aragorn bisweilen an den Tag legte. Weniger erhaben vielleicht, aber auch weniger unberechenbar und entrückt. Ein König der Menschen, in eine spätere Zeit hineingeboren, aber mit einem Erbteil von der Weisheit und Traurigkeit des älteren Geschlechts. Er verstand nun, warum Beregond so liebevoll von ihm sprach. Das war ein Hauptmann, dem Männer folgen würden, dem er selbst folgen würde, und ginge es in den Schatten der schwarzen Flügel. »Faramir«, rief er laut im Chor mit den anderen, »Faramir«. Und Faramir, der unter den Zurufen die fremde Stimme heraushörte, drehte sich um und blickte erstaunt zu ihm herab. »Woher kommst du?« sagte er. »Ein Halbling«, »und in der Tracht der Turmwache? Woher?« Aber da trat Gandalf hinzu. »Er ist mit mir aus dem Land der Halblinge gekommen«, sagte er. »Aber halten wir uns hier nicht länger auf. Es gibt so viel zu tun und zu sagen, und du bist erschöpft. Er soll mitkommen. Er muss es sogar. Denn wenn er an seine neuen Aufgaben nicht pflichtvergessener herangeht als ich, dann muss er seinem Gebieter binnen einer Stunde wieder zur Verfügung stehen. Komm, Pippin, geh mit uns schließlich ins Privatkabinett des Statthalters.« Stühle und Schemel standen dort um ein Kohlenbecken, Wein wurde gebracht, und Pippin, der kaum beachtet hinter Denethors Platz stand, vergaß seine Müdigkeit. So gespannt hörte er allem zu, was besprochen wurde. Nachdem Faramir ein Stück weißes Brot gegessen und einen Schluck Wein getrunken hatte, setzte er sich auf einen niedrigen Stuhl zur Linken seines Vaters. Ein wenig abgerückt auf der anderen Seite saß Gandalf auf einem geschnitzten hölzernen Stuhl. Und zuerst schien er zu schlafen, denn zu Anfang sprach Faramir nur von dem Unternehmen, zu dem er vor 10 Tagen ausgeschickt worden war. Er berichtete über die Lage in Ithilien, die Bewegungen des Feindes und seiner Verbündeten, und er erzählte von dem Kampf an der Straße, wo sie die Menschen von Harad und ihr großes Tier überwunden hatten. Mitteilungen eines Feldhauptmanns an seinen Vorgesetzten, wie man sie schon oft gehört hatte. Kleine Scharmützel im Hin und Her des Grenzkriegs betreffend, die nun belanglos erschienen und bei denen kein Ruhm mehr zu gewinnen war. Dann plötzlich sah er Pippin an. »Aber nun kommen wir zu seltsamen Dingen«, sagte er. »Dies ist nicht der erste Halbling aus den Sagen des Nordens, den ich leibhaftig in den Südlanden angetroffen habe.« Bei diesen Worten richtete Gandalf sich auf und umklammerte die Armlehnen seines Stuhls, aber er sagte nichts. Und mit einem Blick unterband er den Ausruf, den Pippin schon auf den Lippen hatte. Denethor musterte ihre Gesichter und nickte, wie um anzuzeigen, dass er vieles darin gelesen hatte, das noch nicht ausgesprochen war. Während die anderen stumm und regungslos zuhörten, erzählte Faramir langsam von seinem Erlebnis, wobei er die Augen zumeist auf Gandalf gerichtet hielt, sie hin und wieder aber auch zu Pippin hinschweifen ließ, wie um die Erinnerung an die Halblinge aufzufrischen, die er gesehen hatte. Im Fortgang seiner Erzählung von der Begegnung mit Frodo und seinem Diener und von den Ereignissen in Heneth Annun bemerkte Pippin, dass Gandalf die Hände zitterten, mit denen er das geschnitzte Holz umklammerte. Ganz weiß sahen sie nun aus und sehr alt. Und mit einem jähen Erschrecken wurde Pippin klar, dass Gandalf, sogar Gandalf, in Sorge, ja, in Angst war. Die Luft im Zimmer schien sich zu ballen. Als Faramir schließlich vom Abschied der Reisenden und ihrem Entschluss sprach, nach Cirith Ungol zu gehen, versagte ihm fast die Stimme, und er schüttelte den Kopf und seufzte. Gandalf sprang von seinem Stuhl auf. »Cirith Ungol! Das Morgultal«, sagte er. »Die Zeit, Faramir, die Zeit, wann hast du dich von ihnen getrennt? Wann würden sie dieses verfluchte Tal erreichen?« »Am Morgen vor 2 Tagen habe ich mich von ihnen getrennt«, sagte Faramir. »Es sind von da 15 Wegstunden bis zum Tal des Morgulduin, wenn sie geradewegs nach Süden gegangen sind. Und dann wären sie noch 5 Wegstunden westlich von dem verfluchten Turm. Sie können frühestens heute dort ankommen, und vielleicht sind sie noch nicht so weit. Allerdings, ich verstehe, was du befürchtest. Aber die Dunkelheit hat mit ihrem Wagnis nichts zu tun. Die Wolke zog schon gestern Abend herauf, und letzte Nacht lag ganz Ithilien unter dem Schatten. Für mich ist klar, dass der Feind seit langem einen Angriff auf uns vorbereitet, und die Stunde war schon festgelegt, ehe die Reisenden noch unser Quartier verließen. Gandalf schritt hin und her. Am Morgen vor 2 Tagen, fast 3 Tage unterwegs. Wie weit von hier ist der Ort, wo ihr euch getrennt habt? »Etwa 25 Wegstunden, wie der Vogel fliegt«, antwortete Faramir. »Aber ich konnte nicht schneller herkommen. Gestern Abend lag ich auf Kael Randros, der langen Insel im Strom nördlich von hier, die wir verteidigen. Und auf dem diesseitigen Ufer halten wir Pferde bereit. Als das Dunkel vorrückte, habe ich begriffen, dass Eile geboten war. Darum ritt ich von dort los, zusammen mit 3 anderen, für die wir noch Pferde hatten. Den Rest meines Trupps habe ich nach Süden geschickt, zur Verstärkung der Besatzung an den Flussübergängen von Osgiliath. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht.« Er blickte seinen Vater an. Rief Denethor, und seine Augen funkelten plötzlich. »Warum fragst du? Die Männer standen unter deinem Befehl. Oder fragst du nach meinem Urteil über alle deine Taten? Du tust mir gegenüber folgsam und bescheiden. Aber es ist schon lange her, dass du das letzte Mal auf meinen Rat hörtest. Jetzt eben hast du wie immer sehr gewandt geredet. Aber meinst du, ich habe nicht bemerkt, wie deine Augen an Mithran dir hingen, um zu sehen, ob du das Richtige und nicht zu viel gesagt hast? Er hat dein Herz schon lange in Beschlag genommen. Mein Sohn, dein Vater ist zwar alt, aber noch kein schwachsinniger Greis. Ich kann sehen und hören wie eh und je, und von allem, was du nur halb oder gar nicht gesagt hast, ist mir wenig entgangen. Manch ein Rätsel ist für mich nun gelöst. Ach, wehe um Boromir.« »Wenn es dir missfällt, was ich getan habe, Vater«, sagte Faramir ruhig, »dann wünschte ich, ich hätte deine Absichten gekannt, ehe mir die Last einer so gewichtigen Entscheidung auferlegt wurde.« »Hätte das denn etwas genützt, um deine Entscheidung zu ändern?« sagte Denethor. »Du hättest trotzdem dasselbe getan, meine ich. Ich kenne dich doch. Immer spielst du den Edlen, Großmütigen, gnädig und gütig wie ein König in alten Zeiten. Das macht sich wohl gut bei einem von hoher Geburt, wenn er an der Macht ist und Frieden hat. Aber in der Stunde der Not wird Edelmut leicht mit dem Leben bezahlt.« »Dann sei es«, sagte Faramir. »Dann sei es«, rief Denethor. »Aber nicht nur mit deinem Leben, edler Herr Faramir, sondern auch mit dem Leben deines Vaters und deines ganzen Volkes, das zu schützen jetzt, wo Boromir nicht mehr ist, deine Pflicht wäre.« »Wünschst du dir also«, sagte Faramir, »dass unsere Schicksale vertauscht worden wären?« »Ja, das wünsche ich mir freilich«, sagte Denethor. »Denn Boromir war mir treu ergeben und kein Zauberlehrling. Er hätte der Not seines Vaters gedacht und nicht vertan, was das Glück ihm in die Hand gab. Er hätte mir ein gewaltiges Geschenk heimgebracht.« Für einen Augenblick ließ Faramirs Zurückhaltung nach. »Bitte vergiss nicht, Vater, warum ich und nicht er in Ithilien war. Wenigstens bei einer Gelegenheit vor nicht so langer Zeit habe ich auf deinen Rat gehört. Seinen Weg zu gehen hat ihm der Statthalter aufgetragen. Rühre nicht das Gift auf, das ich mir selbst in den Trank gemischt habe«, sagte Denethor. »Habe ich nun nicht schon in vielen Nächten davon gekostet, mit dem Vorgeschmack des Schlimmeren, das mir noch bevorsteht, wenn ich den Becher bis zur Neige leere? Wie ich ja auch jetzt sehe, wenn es doch anders wäre, wenn doch dieses Ding an mich gefallen wäre.« »Nehmt es nicht so schwer«, sagte Gandalf, »auf keinen Fall hätte Boromir es euch gebracht. Er ist tot, und er ist einen guten Tod gestorben. Ruhe ihr in Frieden. Aber ihr täuscht euch. Er hatte die Hand nach diesem Ding ausgestreckt, und hätte er es bekommen, wäre er ihm verfallen. Er hätte es für sich behalten, und wenn er zurückkehrte, hättet ihr euren Sohn nicht wiedererkannt.« Hart und kalt. »Du fandest Boromir weniger anstellig, nicht wahr?« sagte er leise. »Aber ich als sein Vater, ich sage, mir hätte er's gebracht.« »Ein Weiser magst du sein, Mithrandir, aber bei all deinem Scharfsinn bist du manchmal nicht recht gescheit. Man hätte auch Entschlüsse fassen können, die weder aus magischen Spitzfindigkeiten noch aus blindem Eifer hervorgingen. Ich bin in dieser Angelegenheit sachverständiger, als du ahnst.« »Und was sagt euch euer Sachverstand?« »Immerhin so viel, dass zweierlei Dummheiten zu vermeiden sind. Dieses Ding zu gebrauchen ist gefährlich. Es zu dieser Zeit einem einfältigen Halbling anzuvertrauen und ihn damit ins Land des Feindes selbst zu schicken, wie du und dieser hier, der mein Sohn sein will, es getan haben, das ist Wahnsinn!« »Und was hätte der Herr Denethor stattdessen getan?« »Keines von beiden.« »Aber ganz gewiss hätte er unter keinen Umständen dieses Ding bei einem Unternehmen aufs Spiel gesetzt, auf dessen Gelingen nur ein Narr hoffen kann. Mit der Gefahr, dass wir alle ins Verderben gestürzt werden, wenn der Feind das Verlorene zurückgewinnt. Nein, es hätte verwahrt werden müssen. Verborgen an tiefen, dunklen Orten. Nicht gebraucht, wohlgemerkt. Es sei denn in der äußersten Not. Aber außer Reichweite seines Zugriffs. Solange er keinen so endgültigen Sieg erränge, dass alles Weitere uns nicht mehr kümmern müsste, weil wir dann tot sind.« »Wie immer, hoher Herr, denkt ihr allein an Gondor«, sagte Gandalf. »Doch es gibt noch andere Menschen und andere lebende Geschöpfe. Und Zeiten, die erst kommen, und was mich angeht, so dauern mich selbst die Sklaven des Feindes.« »Und von woher können andere Menschen noch Hilfe erwarten, wenn Gondor fällt?« antwortete Denethor. »Hätte ich dieses Ding in den Tiefen verließen unter dieser Zitadelle, so säßen wir jetzt nicht vor Angst schlotternd unter dieser Wolke und müssten uns auf das Schlimmste gefasst machen. Dann könnten wir in Ruhe wohlbedachte Entschlüsse fassen. Wenn du mir nicht zutraust, dass ich der Prüfung standhielte, kennst du mich noch nicht.« »Nein, ich traue es euch nicht zu«, sagte Gandalf. »Hätte ich euch getraut, so hätte ich das Ding hierher senden und es euch in Gewahrsam geben können. Das hätte mir selbst und anderen viel Leid erspart. Und so wie ich euch jetzt reden höre, traue ich euch noch weniger. Ebenso wenig wie Boromir. Halt, bezähmt euren Zorn. In dieser Sache traue ich mir selbst nicht. Ich habe das Ding nicht geschenkt nehmen wollen, als man es mir freiwillig gegeben hätte. Ihr seid stark, Denethor, und in manchen Dingen noch fähig, euch zu beherrschen. Doch dieses Ding, hättet ihr es bekommen, hätte euch überwältigt. Und läge es unter den Grundfesten des Mindoluin vergraben, es hätte dennoch euren Geist aufgezehrt, während das Dunkel wächst und noch Schlimmeres mit sich bringt, wie es uns nun bald bevorsteht.« Für einen Moment glühten Denethors Augen wieder, als er Gandalf ins Gesicht sah, und Pippin spürte von Neuem, wie sich Wille gegen Wille stemmte. Doch nun kamen ihre Blicke ihm fast wie gekreuzte Klingen vor, die von Auge zu Auge zuckten. Er zitterte in der Erwartung eines vernichtenden Schlags, aber mit einem Mal ließ Denethor locker und war wieder ganz ruhig. Er zuckte die Achseln. »Hätte ich, hättest du«, sagte er, »alles, was wäre, wenn, ist müßig. Das Ding ist nun im dunklen Land, und erst die Zeit wird lehren, welches Schicksal es erwartet und uns erwartet. Lang wird die Zeit nicht sein, in der die noch bleibt, sollten alle einig sein, die auf ihre Weise den Feind bekämpfen und die Hoffnung bewahren, solange es geht. Oder wenn es nicht mehr geht, den Mut in Freiheit zu sterben.« Er wandte sich an Faramir. »Was hältst du von den Befestigungen in Osgiliath?« »Sie sind zu schwach besetzt«, sagte Faramir. »Wie schon gesagt, ich habe den Trupp aus Ithilien zur Verstärkung hingeschickt.« »Nicht genug, meine ich«, sagte Denethor. »Der erste Schlag wird dort geführt werden. Sie werden einen wackeren Hauptmann brauchen.« »Dort wie anderswo und an vielen Stellen«, sagte Faramir und seufzte. »Wenn doch mein Bruder noch da wäre! Auch ich habe ihn geliebt!« Er stand auf. »Darf ich nun gehen, Vater?« Er taumelte und stützte sich auf den Stuhl seines Vaters. »Du bist müde, wie ich sehe«, sagte Denethor. »Du bist weit und scharf geritten, verfolgt von bösen Schatten in der Luft, habe ich gehört.« »Sprechen wir nicht davon«, sagte Faramir. »Dann nicht«, sagte Denethor. »Geh nun und ruh dich aus, so gut es geht. Der morgige Tag wird härter.« Von Denethor und gingen zur Ruhe, solange dazu noch Zeit war. Draußen herrschte eine sternlose Stockfinsternis, als Gandalf und Pippin, der eine kleine Fackel trug, zu ihrer Herberge gingen. Sie sprachen erst wieder, als sie hinter verschlossenen Türen waren. Dann nahm Pippin Gandalfs Hand. »Sag mir, gibt es noch Hoffnung?« sagte er. »Für Frodo, meine ich. Oder jedenfalls hauptsächlich für Frodo.« Gandalf legte Pippin die Hand auf den Kopf. »Viel Hoffnung gab es nie«, antwortete er, »nur eine närrische Hoffnung, wie uns eben gesagt wurde. Und als ich von Kirith Ungol hörte...« Er unterbrach sich und trat ans Fenster, als könnte er mit den Augen die Nacht im Osten durchdringen. »Kirith Ungol«, murmelte er, »warum nur dahin, möchte ich wissen.« Er drehte sich wieder um. »Mir ist fast das Herz stehen geblieben, Pippin, als ich den Namen hörte. Und doch, eigentlich glaube ich, birgt Faramirs Nachricht ein wenig Hoffnung. Denn nun scheint klar zu sein, dass unser Feind endlich den Krieg eröffnet und den ersten Zug getan hat, während Frodo noch in Freiheit war. Also wird er jetzt über viele Tage sein Augenmerk hierhin und dorthin lenken, aber nicht auf sein eigenes Land. Und doch, Pippin, spüre ich von fern, dass er in Angst und Eile handelt. Er hat früher losgeschlagen, als er vorhatte. Irgendetwas muss geschehen sein, das ihn nervös macht.« Einen Augenblick stand er in Gedanken versunken. »Vielleicht«, brummte er, »vielleicht hat sogar deine Dummheit etwas genützt, mein Junge. Lass mich überlegen. Heute vor 5 Tagen muss er erkannt haben, dass wir Saruman niedergeworfen und den Stein an uns genommen haben. Aber was kann ihm das ausmachen? Wir könnten nicht viel damit anfangen, jedenfalls nicht, ohne dass er es wüsste. Das möchte ich wissen. Aragorn, seine Zeit bricht an. Er ist von Grund auf stark und standfest, Pippin. Mutig, entschlossen, eigenwillig und bereit, viel aufs Spiel zu setzen, wenn es sein muss. Das könnte der Grund sein. Vielleicht hat er den Stein benutzt und sich dem Feind gezeigt, eben zu dem Zweck, ihn herauszufordern. Wenn ich das wüsste. Nun, auf die Antwort werden wir warten müssen, bis die Reiter von Rohan kommen, wenn sie nicht zu spät kommen. Schlimme Tage stehen uns bevor. Schlafen wir, solange noch Zeit ist. Aber, sagte Pippin. Was aber, sagte Gandalf. Lass es mit einem Aber für heute genug sein. Gollum, sagte Pippin. Wie in aller Welt konnten sie nur mit ihm gehen, sich sogar von ihm führen lassen? Und ich konnte sehen, dass der Ort, wo er sie hinbringen wollte, Faramir ebenso wenig gefallen hat wie dir. Was ist damit? Darauf kann ich dir jetzt keine Antwort geben, sagte Gandalf. Aber mir hat geahnt, dass Frodo und Gollum sich vor dem Ende noch begegnen, ob im Guten oder im Bösen. Aber von Cirith Ungol möchte ich heute Nacht lieber nicht sprechen. Verrat, Verrat fürchte ich. Verrat durch diese elende Kreatur. Aber es muss wohl so kommen.